Der Schweiß rinnt feucht. Nanu, er rennt vorbei. Ich kann jetzt erstmal gar nicht fassen. Da steh ich nun in meinem Wahn. Er ist schon weiter ein paar Straßen. Da winkt um die Ecke. Die letzte Woche.